Erster singt ein neues Lied für Gott. Alle Länder sollen singen. Zweiter singt für Gott. Sagt jeden Tag, Gott rettet uns. Dritter erzählt allen Menschen von Gott. Er tut große Wunder. Vierter, Gott ist sehr groß. Er ist mächtiger als alle Götter. Fünfter, andere Götter sind nur Puppen. Gott hat den Himmel gemacht. Sechster, Gott ist herrlich und schön. Er ist sehr stark. Siebter, alle Völker sollen Gott loben. Gott ist groß und stark. Achter, ehrt den Namen von Gott. Bringt Geschenke in sein Haus. Neunter, betet Gott an. Alle Länder sollen vor ihm zittern. Zehnter, Gott ist König. Er hält die Welt fest. Er richtet gut. Elfter, der Himmel und die Erde freuen sich. Das Meer rauscht. Zwölfter, die Felder freuen sich. Alle Bäume im Wald singen. Dreizehnter, Gott kommt zur Erde. Er ist ein guter Richter für alle.